Das islamische und das christliche System stoßen seit dem 7. Jahrhundert aufeinander. Verschieden in ihrer Gottesvorstellung und ihrem Weltbild. Verschieden in ihrer Kunstauffassung, der Mentalität ihrer Menschen und der Auffassung ihrer religiösen Pflichten. Jedoch sind beide Systeme monotheistisch und sie berühren sich auch sonst. An geografischen Nahtstellen wie der Meerenge von Gibraltar und an religiös-territorialen Kampfplätzen wie dem Heiligen Grab in Jerusalem. Während des ganzen Mittelalters bis ins 17. Jahrhundert hinein streiten diese beiden Systeme um die Vorherrschaft. Gleichermaßen um die geistigen Ordnungsvorstellungen wie um die territoriale Macht. In nur 25 Jahren, von 622, dem Jahr von Mohammeds Hegire oder Hedschra, so nennt man seine Flucht von Mekka nach Medina, bis zum Jahr 647, erobern die Araber Persien, Syrien, den Irak, Jerusalem, Ägypten und Tripolis. Einzig Konstantinopel wird von ihnen vergeblich belagert. Diese Stadt und das Byzantinische Reich kapitulieren erst 1453 vor den Osmanen. Erobert dagegen wird Spanien im Jahr 711. Von dort dringen die Söhne Allahs bis nach Frankreich vor. Als der angelsächsische Mönch Beda Venerabilis kurz vor seinem Tod im Jahre 735 seine Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum durchsah, stellten sich ihm die letzten Ereignisse so dar. In dieser Zeit verwüstete eine schreckliche Sarazenenplage Gallien und richtete ein fürchterliches Blutbad an. Aber kurz darauf traf sie in diesem Lande die Strafe, die ihre Ruchlosigkeit verdiente. Die Straflektion erteilte den Wüstensöhnen Karl Martel in der berühmten Schlacht bei Tours und Poitiers im Jahr 732. Diese Schlacht entschied darüber, dass der westliche Teil Europas christlich-okzidental blieb. Eine faszinierende Gedankenspielerei, wenn man sich ausmalt, wie Europas Geschichte wohl andernfalls verlaufen wäre. Während in wenigen Jahren aus der Wüstenreligion eine Weltreligion geworden war, aus der Besitz- und klassenlosen Gemeinschaft der Beduinen eine städtische Gesellschaft von Grundbesitzern und Proletariern durchorganisiert und seit dem Jahr 661 despotisch beherrscht von wechselnden Kalifendynastien, verharrten Frankreich und Deutschland noch im Stande der Wildnis. Karl der Große konnte bis in sein hohes Alter weder lesen noch schreiben. Und Kaiser Otto, der Begründer des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, erlernte es nie. In jener Zeit gab es in der islamischen Welt eine allgemeine Schulpflicht. Der Unterricht wurde kostenlos erteilt. Im islamisch regierten Cordoba standen dem Wissensdurstigen 20 öffentliche Bibliotheken zur Verfügung. Die größte von ihnen besaß etwa eine 500.000 Bände, während man in der größten Bibliothek Englands, in Canterbury, bereits schon auf 690 Folianten stolz war. Nördlich der Alpen, im christlichen Abendland, fand man keine Stadt, die mehr als 30.000 Einwohner gezählt hätte. Und schon gar keine Stadt mit Kanalisation. Dagegen lebten im 10. Jahrhundert in Bagdad bereits über 3 Millionen Menschen. Die Straßen waren gepflastert und nachts mit Öllämpchen beleuchtet. Es gab 24 Fachuniversitäten, 52 Krankenhäuser und mehr als 50 Bäder. In 27.000 Bagdader Moscheen erscholl der Ruf, Allah ist groß. Von den Arabern erlernten die Europäer die Grundlagen einer naturwissenschaftlichen Medizin, die moderne Mathematik, Grundlagen der Physik, der Schwerkraft und der Optik. Chemie ist ein arabisches Wort, ebenso Algebra und Ziffer. Die Einführung der arabischen Zahlen ermöglichte den Beginn der modernen Geldwirtschaft, denn erst mit ihnen war ein schriftliches Rechnen möglich. Genial an den arabischen Zahlen ist die Einführung der Null. In diesem rätselhaften Zeichen, das sowohl nichts und zugleich unendlich viel bedeuten kann, in der Null lebt das Wesen der Arabeske und des abstrakten Gottes aus der Wüste fort. Eine erste Form des Lebensluxus mit feinen Stoffen, die allesamt arabische Namen tragen, wie Atlas, Barchent, Chiffon, Muslin, Mohair, Taft und Satin drang aus dem Orient in das hinterwäldlerisch primitive Abendland. Man schmeckte erstmals Aprikosen, Bananen, Spinat, Spargel, Kaffee und, nicht zu vergessen, die arabischen Gewürze, an denen sich Reichtum und gesellschaftliche Stellung des mittelalterlichen Menschen so ablesen ließen, wie bei uns heute an der Automarke.